Leuchtende Tage, prickelnde Stunden, tiefe Momente, zwei Herzen gefunden. Leuchtende Nächte, der Himmel aus Gold. Ich hätte nie, nie, nie was anderes gewollt. Doch Liebe macht blind, Liebe macht blind. Und man vergisst, dass ein für immer, nicht immer für ewig ist. Man gar nicht denken mag. Liebe macht blind und man vergisst, dass ein für immer nicht für ewig ist. Goodbye am Arsch.